ist Unendlichkeit. Liebe ist unheilbar. Liebe ist in ihrer Zeit, in Liebe niemals teilbar. Keine Macht von dieser Welt kann die Liebe zähmen. Nur die Kraft, die uns erhält, kann das Liebste nehmen. Doch Liebe ist Unsterblichkeit, wenn Glaube Liebe trägt. Solange uns die Hoffnung bleibt, Liebe niemals vergeht. Das Liebste nehmen. Doch Liebe ist Unsterblichkeit, wenn Glaube Liebe trägt. Solange uns die Hoffnung bleibt, Liebe niemals vergeht. Wenn Glaube Liebe trägt, solange uns die Hoffnung bleibt, Liebe niemals vergeht.